Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Authentisch durchs Leben gehen, das wollen wir wohl alle. Und das wollen uns auch so viele Bestseller ganz schnell und einfach beibringen. Authentizität. Kaum auszusprechen und doch in aller Munde. Nur, was steckt dahinter? Warte. Das ist natürlich süß. Authentizität. Haben wir schon. Authentizität. Den Begriff auszusprechen ist schon schwer genug. Ihn auch noch zu leben, wirklich authentisch zu sein. Geht das überhaupt? Authentisch sein, das ist heute schwer in Mode. Die Regale der Buchhändler und Lebenshilfe-Blogs im Internet quellen über mit Titeln wie Authentizität, die neue Wissenschaft vom geglückten Leben. Du willst echt sein? 3 Tipps für mehr Authentizität. Einzigartig. Mit authentischer Positionierung und Branding zum Erfolg. Authentisch, präsent, charismatisch. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Ausstrahlung. Und nicht nur wir selbst, auch unsere Erfahrungen sollen heute möglichst authentisch sein. Beim Urlaub in Südafrika nur am Strand brutzeln und Löwen vom Safari-Jeep aus beobachten? Out. In ist heute das echte Südafrika und seine Menschen kennenzulernen. Etwa mit einer Tour durch den einstmals als Drogenhöhle berüchtigten Ponty Tower in Johannesburg. Inklusive Einblick in die Wohnungen und das echte Leben der Bewohner. Die Tourismusindustrie tut alles dafür, dass sich der Tourist nicht als Tourist fühlen muss. Oder beim Essen. Wenn wir ein unbekanntes kleines chinesisches Restaurant betreten und alle anderen Gäste Chinesen sind, beglückwünschen wir uns wahrscheinlich erst einmal selbst. Wir haben etwas Authentisches entdeckt. Falls es dann doch schlecht schmeckt, war es immerhin authentisch schlecht. Dass wiederum in der chinesischen Provinz Guangdong vor einigen Jahren das gesamte österreichische Dorf Hallstatt für 940 Millionen Dollar seitenverkehrt nachgebaut wurde, erscheint uns mindestens skurril. Österreichisches Weltkulturerbe im Reich der Mitte? Unauthentisch. Auf der Startseite von Hallstatts Internetauftritt steht: Herzlich willkommen in Hallstatt. Millionenfach fotografiert. Einmal kopiert, nie erreicht. Die Liste der Dinge, die bitte möglichst authentisch sein sollen, lässt sich fast beliebig lange weiterführen. Unser Chef oder unser Führungsstil, unsere Politiker, die Produkte, die wir kaufen, die Musik, die wir hören. Der Drang, Authentisches zu erleben und authentisch zu leben, scheint so groß wie vielleicht noch nie. Ich habe das Gefühl, dass sich sehr viel vereinheitlicht hat, also sehr viel homogenisiert ist. Wenn Sie in der Welt herumreisen, dann haben Sie überall Starbucks, Sie haben überall McDonald's, Sie haben überall H&M. Die Leute ziehen das Gleiche an, die trinken das Gleiche, die beschäftigen sich mit ähnlichen Sachen. Wir sind sehr vernetzt geworden. Es hat sich alles sehr homogenisiert und ich glaube, da ist ein Bedürfnis da, dass man wieder individueller wird, dass man wirklich auch sich die Frage stellt, was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig, wie will ich mich auch von anderen Menschen abgrenzen. Sagt die Sozialpsychologin Stefanie Draschil. Doch was genau ist diese Authentizität, nach der wir uns so sehnen? Das Wort authentisch kommt vom griechischen Authentikos und heißt so viel wie echt, original, verbürgt, wahrhaftig. Was ein authentisches Dokument ist, etwa ein authentischer Vertrag oder ein authentisches Testament, leuchtet uns sofort ein. Auch bei klassischen Kunstobjekten wie Gemälden ist das Identifizieren von Authentischem noch relativ einfach. Ein authentischer Rembrandt ist eben das Gegenteil von einer Fälschung und das Gegenteil von einer Kopie. Doch was genau meinen wir, wenn wir von authentischer Kultur sprechen? Es ist ein Begriff, der schnell in eine gefährliche Nähe zu den Völkerschauen des Kolonialismus gerät, in denen Wilde wie Zootiere zur Schau gestellt wurden. Und wie sollen wir erst über Authentizität entscheiden, wenn es um so etwas Komplexes wie den einzelnen Menschen geht? Was macht eine Person authentisch? Monika Betzler ist Professorin für praktische Philosophie und Ethik an der LMU München. Sie empfiehlt eine Annäherung über den Alltag. Da kann man natürlich sich mal überlegen, was meinen wir alltagssprachlich damit? Und noch einfacher, was meinen wir mit dem Gegenteil von Authentizität? Was sind denn inauthentische Wesen? Da hat wahrscheinlich jeder eine Vorstellung davon. Das sind Menschen, die irgendwas verbergen, beispielsweise, die nicht in der Lage sind, zu dem zu stehen und es zu äußern, was sie wirklich denken und so weiter. Und das Gegenteil wäre dann etwas, was den Begriff der Authentizität charakterisiert. Und vielleicht ist auch die allgemeinste Definition die, dass eine Person authentisch ist in dem Maße, in dem sie zu dem steht, was ihr wichtig ist. Und dann müssen wir uns nähere Gedanken machen, ja, was heißt das jetzt genau? Ja, was heißt zu sich stehen? Und was heißt, dass einem etwas wichtig ist? Das Ideal der Authentizität ist dabei relativ neu. Zwar stand schon vor etwa 2500 Jahren am Apollo-Tempel in Delphi die Inschrift Gnoti Seauton, erkenne dich selbst. Und auch der antike Philosoph Sokrates soll die Wichtigkeit der Selbsterkenntnis immer wieder gelehrt haben. Und doch verstanden vormoderne Gesellschaften unter diesem Erkenne dich selbst wohl etwas ganz anderes, als wir das heute tun. Denn Menschen sahen sich damals in den meisten Gesellschaften als Teil einer größeren kosmischen Ordnung. Irgendwo zwischen Göttern oder Geistern, Tieren und Pflanzen hatte der Mensch seinen Platz. Sich selbst zu erkennen hieß, seinen Platz und seine Aufgabe innerhalb dieser kosmischen Ordnung zu begreifen. Doch dann im 18. Jahrhundert ist auf einmal alles anders. Es ist das Zeitalter der Aufklärung und Säkularisierung, der wissenschaftlichen und industriellen Revolution und tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen wie der Französischen Revolution. Mit sich bringen diese Entwicklungen, was der Soziologe Max Weber als Entzauberung der Welt beschrieben hat. Die Erkenntnis, dass das Universum rational erklärbar ist, dass es keine verborgenen mythischen Mächte gibt. Das hat weitreichende Folgen. Wir sind nicht notwendig Teil des Kosmos oder der Gesellschaft und sind nun in der Lage, uns davon zu entfernen und uns da reflexiv selbst in ein Verhältnis zu bringen. Ja, das heißt, sieht man auch an solchen Dingen, wie dass so Begriffe wie Ehre plötzlich weniger eine Rolle spielen. Es gibt auch eine wunderbare Schrift von John Stuart Mill, das ist der 19. Jahrhundert, über die Freiheit, der einen Lobgesang auf die Individualität singt. Die alte Idee von der kosmischen Ordnung, in der jeder Mensch einen festen Platz und feste Aufgaben hat, in der gut zu leben bedeutet, seinem gesellschaftlichen Stand und seinen Pflichten gerecht zu werden, ist passé. In der Moderne ist der Mensch ein freies, vernunftbegabtes Individuum. Doch die geistige und gesellschaftliche Freiheit, die der Mensch sich erkämpft hat, bringt eine große Frage mit sich. Wie soll er diese Freiheit nutzen? Was ist in diesem entzauberten Universum ein gutes, ein sinnvolles Leben? Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau gilt als zentrale Figur bei der Schöpfung des modernen Authentizitätsbegriffs. Denn die Antwort, die er auf die Frage nach dem richtigen Leben hat, ist folgende: Der Schlüssel liegt in uns selbst. Der Mensch, glaubt Rousseau, ist von Natur aus gut und moralisch. Die Gesellschaft ist es, die uns verdirbt, vom rechten Weg abbringt, unmoralisch und unglücklich macht. Den Zauber, der die Welt verlassen hat, finden wir wieder, und zwar in uns selbst. Rousseau schreibt: Bevor die Vorurteile und die menschlichen Einrichtungen unsere natürlichen Neigungen verderbt haben, besteht das Glück der Kinder ebenso wie das der Erwachsenen in dem unbeschränkten Genusse der Freiheit. Wer tut, was er will, ist glücklich, sobald er sich selbst genug ist. Obwohl Rousseau den Begriff Authentizität selbst nicht verwendet, indem er der für ihn künstlichen Gesellschaft die Idee des edlen Wilden, der in uns schlummert, gegenüberstellt, gibt er den Startschuss für die Suche nach dem Authentischen. Viele der großen Philosophen der Moderne werden sich an ihr beteiligen. Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche, Sartre, Camus, Adorno, Fromm, Foucault, Taylor. Ein echtes Who is Who der Philosophie. Doch sehen Sie sich dabei mit einem grundlegenden Problem konfrontiert. Authentizität, wie die meisten Philosophen sie von nun an verstehen, ist nichts, das sich anhand objektiver Kriterien beschreiben ließe, sondern zutiefst subjektiv. 10 Dinge, die dich zum authentischen Menschen machen? Fehlanzeige. Und so lässt Nietzsche seinen Entwurf eines authentischen Übermenschen, den Einsiedler Zarathustra, der beschließt, seine Weisheit mit den Menschen zu teilen, auch keine allgemeingültigen Regeln für ein authentisches Leben aufstellen, sondern erklären: Das ist nun mein Weg. Wo ist der eure? So antwortete ich denen, welche mich nach dem Wege fragten. Den Weg nämlich, den gibt es nicht. Authentizität ist für viele Existenzphilosophen etwas, das jeder nur für sich selbst finden kann. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard identifiziert gerade die leidenschaftslose Rationalität als großes Übel der Moderne und sieht Authentizität als Heilmittel und Gegenentwurf dazu. Authentizität bedeutet für ihn Pathos, also Leidenschaft. Und Authentizität ist für ihn ein Projekt der Subjektivität und der Gefühle, nicht des Verstandes. Deshalb sollen authentische Helden oder Antihelden wie Nietzsches Zarathustra im Leser den Wunsch nach Authentizität wecken. Ironie soll das Inauthentische bloßstellen. Dabei sehen viele Philosophen Authentizität bald aber nicht bloß als etwas Statisches, sondern als fortwährendes Projekt. Ständiges Ankämpfen gegen das Inauthentische, die ständige Neukreation des authentischen Ichs aus sich selbst heraus. Ein ständiger Akt der Selbstschöpfung. Nietzsche schreibt: Wir aber wollen die Dichter unseres Lebens sein. Natürlich haben die Philosophen in vielen Punkten unterschiedliche Auffassungen zur Authentizität und zum besten Weg, diese zu erreichen. Von einem Verständnis von Authentizität als dem wahren Kern unseres Selbst, der nur freigelegt werden muss, ist etwa bei Nietzsche und Heidegger nicht mehr viel übrig. Nietzsche betont das spielerische Ausprobieren und fordert vom Menschen, das zu werden, was man ist. Authentisch zu werden bedeutet bei ihm also auch, Verantwortung für seine Taten und Charakterzüge zu übernehmen, gute wie schlechte, Stärken wie Schwächen, und sie zu einem kohärenten Bild zu vereinen. In die fröhliche Wissenschaft verlangt Nietzsche: Eins ist Not, seinem Charakter Stil geben, eine große und seltene Kunst. Sie übt der, welcher alles übersieht, was seine Natur an Kräften und Schwächen bietet und es dann einem künstlerischen Plane einfügt, bis ein jedes als Kunst und Vernunft erscheint und auch die Schwäche noch das Auge entzückt. Für einen der bekanntesten Existenzphilosophen, Martin Heidegger, ist hingegen das Bewusstsein um die eigene Sterblichkeit zentral bei der Suche nach Authentizität. Denn sie ist es, die einem die Verantwortung für das eigene Leben vor Augen führt und aus den Ablenkungen des Alltäglichen in ein Leben führt, das wir uns zu eigen gemacht haben. Die Konfrontation mit dem unausweichlichen Tod als Augenblick der Wahrheit und Erkenntnis ist ein Mittel, das auch in Literatur und Film immer wieder gerne eingesetzt wird, um die Möglichkeiten von authentischem Leben auszuloten. Etwa in Leo Tolstois Erzählung vom Sterben des Gerichtsangestellten Iwan Iljitsch. Erst als Iljitsch mit Mitte 40 überraschend todkrank wird und auf dem Sterbebett liegt, wird ihm klar, dass er sein Leben falsch und unauthentisch gelebt hat. Alle Annehmlichkeiten seines Lebens und seine gesellschaftliche Stellung sind für ihn auf einmal wertlos geworden. Mehr noch, das Spielen seiner gesellschaftlichen Rolle hat ihn zu einer leeren Hülle gemacht. Genau in diesem Punkt scheinen sich fast alle Verfechter der Authentizität einig zu sein. Authentisch leben heißt, gesellschaftliche Erwartungen, Rollenbilder und Ideologien kritisch zu hinterfragen und sich, falls nötig, von ihnen zu lösen. Und da sind wir auch schon bei einem der ersten Probleme. Könnte denn der Wert der Authentizität in Konflikt geraten, beispielsweise mit der Moral? Nämlich dann, wenn man sich sozusagen ganz aufrichtig zu Werten bekennt, die aber unmoralisch sind. In den USA zog mit Donald Trump Anfang 2017 ein Mann ins Weiße Haus ein, der auf einer Tonbandaufnahme damit prahlte, als Star könne er es sich erlauben, Frauen einfach zwischen die Beine zu fassen. Die Reaktionen auf das Öffentlichwerden dieser Aufnahme während des Wahlkampfs waren empört. Auf seiner Kampagnenseite veröffentlichte Trump daraufhin ein Statement. Das war ein Umkleidekabinengespräch, ein Privatgespräch von vor vielen Jahren. Bill Clinton hat beim Golfen schon deutlich Schlimmeres zu mir gesagt. Es tut mir leid, falls sich jemand davon angegriffen gefühlt hat. Bei vielen Wählern schien diese Argumentation anzukommen. Denn auf lange Sicht konnte der Vorfall Trump nicht schaden. Lockerroom-Talk. So wie echte Männer nun mal in der Umkleidekabine über Frauen reden. Authentisch, unmoralisch. Das Ideal der Authentizität stellt die Gesellschaft vor ein Problem. Denn an Rousseaus edlen Wilden, daran, dass der Mensch von Natur aus nur gut ist, glaubt heute fast niemand mehr. Verhaltensforschung und Psychologie haben uns klargemacht, dass der Mensch von sich aus zu Grausamkeit und Mordlust genauso fähig ist wie zu Selbstlosigkeit und Güte. Wie soll die Gesellschaft also umgehen mit einem Ideal, das es Menschen möglich macht, mit dem Verweis auf die Authentizität auch unsere dunkelsten Impulse zu rechtfertigen? Wie umgehen mit dem authentischen Rassisten, dem authentischen Betrüger, dem authentischen Gewalttäter? Ich denke, der Begriff der Authentizität und auch der Autonomie, die haben ein großes Potenzial, die haben einen Wert. Aber, und das zeigt sich auch in vielen Kritikern, die sich gegen diese Begriffe richten, mit denen kann man es natürlich auch übertreiben. Aber ich glaube, dass es ein sehr hohes Gut ist, dass wir sogenannte positive Freiheiten haben. Also sozusagen Dinge verfolgen können, die uns selber am Herzen liegen. Und wir leben gerade in einer Welt, wo es viele Länder gibt, die das als keine Errungenschaft sehen. Und ich glaube, das sollten wir schützen. Die Frage ist nur, wo sind die Grenzen dieses Werts? Also was keiner behauptet, der liberal ist und sozusagen jedem möglichst viel Raum zugestehen möchte, sein eigenes gutes Leben zu leben, ist nicht darauf verpflichtet, dieser Person zuzugestehen, das so weit zu treiben, dass sie andere Menschen beschränkt in ihrer Art und Weise, ein gutes Leben zu leben. Sondern da findet sich eine Grenze dieser Autonomie, wenn man so will. Die Sozialpsychologin Stephanie Draschel hat für ihre Doktorarbeit Menschen zu deren Wahrnehmung von Authentizität befragt und dabei herausgefunden, dass sich viele durchaus bewusst sind, dass Authentizität bei anderen Menschen auch ihre Schattenseiten haben kann. Was rausgekommen ist, war, dass dieses Authentische, so wie wir es in unserer individualistischen Kultur definieren, eben, dass wir auch unabhängig von anderen sind, dass wir zu unserer eigenen Meinung stehen, dass wir uns nicht von der Meinung anderer beeinflussen lassen, was wir ganz toll finden, was aber in anderen Kulturen gar nicht unter Authentizität fällt, also in kollektivistischen Kulturen, dass das auch dazu führen kann, dass jemand als sehr egoistisch wahrgenommen wird. Die Psychologie leistet etwas, was manche philosophische Betrachtungen der Authentizität nicht tun und auch gar nicht tun wollen. Sie begründet rational, warum authentisch sein, zumindest so wie es Menschen im Alltag verstehen, überhaupt wertvoll ist. Wir stellen einfach fest, Leute, die sich selbst als authentisch einschätzen. Also authentisch heißt in dem Sinne, sie stehen zu sich selbst oder sie haben das Gefühl, sie stehen zu sich selbst. Sie haben das Gefühl, sie sind sich in unterschiedlichen Situationen selbst gegenüber treu. Sie sagen, was sie denken. Sie sind nicht abhängig von der Meinung anderer, sie lassen sich nicht von anderen beeinflussen, dann geben diese Menschen auch an, dass sie eine höhere Lebenszufriedenheit haben, dass sie in ihrer Partnerschaft glücklicher sind, dass sie weniger negative Gedanken haben, mehr positive Gedanken, weniger depressive Symptome. Also es sind lauter positive Sachen. Authentizität ist ein Wert, den wir nicht aufgeben wollen. Einige Philosophen werben dafür, Authentizität nicht nur als persönliche, sondern auch als soziale Tugend zu sehen. Für sie stehen Authentizität und Gesellschaft nicht in erster Linie im Konflikt. Ganz im Gegenteil, die beiden brauchen einander. Denn auch falls es tief in uns ein Ich gibt, das nicht sozial konstruiert ist, um dieses Selbst herauszuschälen, brauchen wir unsere Umwelt, die Gesellschaft. Diese Denker betonen, dass wir erst dadurch, dass wir uns im Dialog mit anderen ständig positionieren müssen, ein Ich herausarbeiten oder kreieren können. Paradoxerweise ist es der gesellschaftliche Druck, sich als einigermaßen beständige Personen mit stabiler Persönlichkeit und Meinung zu präsentieren, der das authentische Ich, das nicht von blindem Herdentrieb bestimmt ist, erst möglich macht. Wir brauchen einander, um überhaupt jemand zu sein, sagt der Philosoph Bernard Williams. Gleichzeitig ist gerade die demokratische, freie Gesellschaft, die uns die Suche nach Authentizität überhaupt erst möglich macht, darauf angewiesen, dass Menschen versuchen, ihre eigenen Werte zu erkennen und zu vertreten. gerade auch dann, wenn sie von der vorherrschenden Meinung abweichen. Ohne Dialog und Diskussion funktioniert Demokratie nicht. Und doch, die Subjektivität von Werten, die das Ideal der Authentizität mit sich bringt, bedeutet, der authentische Betrüger, der authentische Schläger werden für die Gesellschaft immer ein Problem bleiben. Nicht nur darüber, wie weit das authentische Selbst und die Gesellschaft kompatibel sein können, wird weiter diskutiert. Die postmoderne Philosophie stellt heute in Frage, ob es überhaupt so etwas wie ein zusammenhängendes Selbst gibt, das authentisch sein könnte, und bekommt dabei Unterstützung von den Neurowissenschaften. Genau verstehen Hirnforscher zwar noch nicht, wie aus einer Fülle von Nervenimpulsen so etwas wie das Selbst entstehen kann. Klar scheint jedoch, dieses Selbst, das uns so beständig und stabil vorkommt, ist nichts, was als eigenständiges Ding existiert, sondern ist eine von unserem Gehirn erzeugte, andauernde Illusion. Und hier schließt sich der Kreis. Die Erkenntnis, dass das Selbst eine Illusion ist, wie vielleicht auch der freie Wille, dass das gesamte Universum als Kette von Reaktionen und Zusammenhängen erklärt werden kann, bedeutet nicht, dass wir uns keine Gedanken mehr über unser Leben machen müssen. Genau dies ist der Ausgangsimpuls, der überhaupt erst zum Ideal der Authentizität geführt hat, wie wir es heute kennen. Die Erkenntnis, dass es in einem rein rational erklärbaren Universum keine vorgegebenen Werte und keinen Sinn gibt, sondern dass der Mensch sich diese selbst schaffen muss. Der Begriff Authentizität bleibt umkämpft und schwierig fassbar. Und doch wird unsere Suche nach Authentizität in absehbarer Zeit nicht aufhören. Denn obwohl wir die Welt und ihre Zusammenhänge immer besser verstehen und kontrollieren können, einen Sinn geben müssen wir ihr und uns weiterhin selbst. Authentisch sein, das zumindest sagt uns die Philosophie eindeutig, ist dabei eine Lebensaufgabe. Und ob und wann wir wirklich authentisch sind, das können am Ende nur wir selbst entscheiden. Oder, wie viele Philosophen es wohl ausdrücken würden, fühlen. Niklas Nau beschäftigte sich mit der Frage, was ist Authentizität? Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie. Regie führte Martin Trauner, in der Technik waren Fabian Zweck und Tim Müller-Hahl. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann, Wolfgang Pregler und Hemma Michel. Redaktion Bernhard Kastner.